Auf der gemeinsamen Konferenz der Regierung, Parteien und Organisationen der TVRK am 9. Juni wurde ein Aufruf an alle Koreaner verabschiedet, der folgenden Inhalt hat. Die von Genossen Kim Jong-un unterbreiteten Linie für die Wiedervereinigung des Vaterlandes sind von der festen Wahrheit über die nationale Souveränität und den großen nationalen Zusammenschluss, der im blutigen Kampf gewonnen wurde, ausgegangen und zeigen den höchst unparteiischen und realen Weg zur Erfüllung des heißen Wunsches der ganzen Nation danach, in einem Einheitsstaat Generationen hindurch glücklich zu leben. Alle Koreaner sollen das Banner der nationalen Souveränität höher erheben und sich damit für die Landeseinheit energisch einsetzen. Wenn unsere Nation die Kräfte vereint, kann man alle Probleme lösen und Hindernisse überwinden. Man soll eine Blütezeit des großen Zusammenschlusses der Nation für die Wiedervereinigung einleiten. Der Sinn der Idee vom großen Zusammenschluss der Nation, die vom glühenden Patrioten Kim Jong-un dargelegt wurde, ist es, dass alle Koreaner Hand in Hand für die Wiedervereinigung des Landes eintreten sollen, darunter auch sogar derjenige, der in der Vergangenheit gegen die Landeseinheit gewirkt hatte, aber das nationale Gewissen besitzt. Die ganze koreanische Nation soll sich dafür einsetzen, das Vaterland in einen Ort des Friedens und der Sicherheit sowie in ein glückliches Paradies ohne Krieg zu verwandeln. Wenn sie sich ein friedliches und gesichertes Leben wünscht, soll sie mit vereinter Kraft den heiligen anti-amerikanischen Kampf durchführen und somit aus der koreanischen Halbinsel die US-Aggressionstruppen als Urheber der Aggression und des Krieges vertreiben. Es gilt, in Form einer Konföderation, die die ganze Nation begrüßt, einen starken Einheitsstaat zu errichten. Alle Koreaner, egal im Norden, Süden und Ausland, sollen über die Unterschiede in Ideologie und Gesellschaftsordnung hinaus die Wiedervereinigung durch die Konföderation uneingeschränkt unterstützen und aktiv für deren Realisierung kämpfen. Man soll von der Vergangenheit, die durch Feindseligkeit, Zwietracht, Auseinandersetzung und Konflikt gekennzeichnet ist, entschieden Abschied nehmen und einen neuen Weg zur Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen eröffnen. Ausgehend vom heißen Willen dazu, mit vereinter Kraft der ganzen Nation die aktuelle Krise zu überwinden und in den Nord-Süd-Beziehungen und bei der Wiedervereinigung des Vaterlandes eine epokale Wende einzuleiten, schlagen die Regierung, Parteien und Organisationen der TVRK vor, anlässlich des 71. Jahrestages der Befreiung Koreas einen gesamtnationalen großen Kongress zu veranstalten.